Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Neulich am Wochenende durfte ich mal wieder Hochzeitsgast sein. Am Rande der Feier gab's tiefsinnige Unterhaltung über die Liebe, die Partnerschaft und das Leben. Ein weiser Mann, seit 45 Jahren verheiratet, verriet mir, das Geheimnis einer guten Ehe, das besteht vor allen Dingen darin, sich vorher ausführlich Zeit zu nehmen, um sich kennenzulernen. Und heutzutage würden so viele Ehen und Beziehungen daran scheitern, weil das Bedürfnis da ist nach schneller Befriedigung und natürlich sowieso und immer überhöhte Erwartungen. Haltung bestehen würden. Vielleicht sind das ja auch die Gründe, warum die Heirat im Film heute meist zu veritablen Psychokrisen führt. Das konstatiert jedenfalls Hartwig Tegeler in unserer heutigen Top 5 Filmkolumne über Hochzeitsfilme. Würden Sie jetzt den Film starten? Du machst auf der Stelle Schluss. Ich liebe ihn. Wann möchtest du eigentlich die Verlobung bekannt geben? Wessen Verlobung? Unsere. Weil wir miteinander geschlafen haben, nahm ich an, dass wir heiraten würden. Ist das nicht der Traum aller Mädchen? Und ist es nicht da konsequent das Ritual, bevor es Realita soweit ist, mit Barbie und Ken schon mal a priori durchzuspielen? Du darfst die Braut jetzt küssen. Und wenn sie dann groß geworden ist, dann... Platz 5. Dann wird diese Hochzeitsbegeisterte später... The Wedding Planner, verliebt, verlobt, verplant, von Adam Shankman. 2001. Zu einer Hochzeitsplanerin, die perfekte Hochzeiten ausrichtet für eine, ja. Eine Ehe, die für immer halten wird. Bei genauerem Hinschauen aber bringt das Heiraten in einem der beliebtesten Filmgenres veritable Familien- und Psychokrisen hervor, und zwar am Tag, an dem der heilige Bund geschlossen wird, oder auch an denen zuvor. Es kann nur schief gehen. Ich bin fett. Platz 4. Leibesumfang ist das eine. Die Braut, die sich nicht traut, von Gary Marshall. 1999. Großmutter weist zusätzlich auf einen anderen möglichen Grund hin, warum die Braut sich in diesem Film bei jedem Versuch, sich zu verheiraten, dann doch die Flucht ergreift, auch direkt vorm Altar. Sie hat keine Angst vor dem Gelübde, sie hat nur vor der Hochzeitsnacht Angst. Unschuldige junge Mädchen fürchten sich vor der einäugigen Schlange. Wobei Julia Roberts Oma doch aufklären muss über diese eine Sache. Grandma, ich habe die einäugige Schlange schon vor einer Weile kennengelernt. Oh ja, das hatte ich vergessen. Hochzeit, Hochzeit, beziehungsweise Hochzeitstag und all das, was vorher läuft an Vorbereitungen, haben in jedem Fall das Zeug zu einer Menschheitskrise. Du willst mich sitzen lassen und das an meinem Hochzeitstag. Platz 3. Die Hochzeitscrasher von David Dobkin. 2005. Gesoffen wird natürlich mächtig beim Heiraten im Film. Wir haben uns hier versammelt. Wobei wir bei den Todsünden wären, wie Völlerei, Geiz, Neid, Hochmut und, ja, Wollust. Willst du? Ja, ich will. Diese beiden Herren hier beispielsweise laden sich selbst zu Hochzeiten ein und frönen dabei im Film die Hochzeitscrasher vornehmlich, ja, eben der Wollust. Wir werden jede Menge hinreißender Ladies kennenlernen, die allein der Gedanke an die Ehe so sehr erregt, dass sie alle Hemmungen über Bord werfen. Dass die beiden Freunde Owen Wilson und Vince Vaughn ihre Sünden bereuen dürfen, indem sie dann selber am Ende in den Hafen der Ehe schippern, das konterkariert natürlich den anarchischen Anfangsgeist des Films. Welcher Hochzeitsfilm kommt schon in schöner Verlogenheit ohne Happy End aus? Rhetorische Frage. Der Hochzeitsfilm hat aber auch... Platz 2. Das liegt in der Natur der Dinge, das Zeug zur großen Komödie. 4 Hochzeiten und ein Todesfall von Mike Newell, 1994. Ich bitte die hier anwesenden Personen zu bezeugen, dass ich, Bernard Delaney... Dich, Lydia Jane Hibbert... Dich, Lydia Jane Hibbert, zu meiner gefechtsmäßig angetrauten Frau nehme. Zu meiner rechtmäßig angetrauten Frau nehme. Das ist richtig. Der tollpatschige Priester ist das geringste Problem der Londoner Freunde, die heiraten, glücklich werden oder auch unglücklich, die nach der Hochzeit genauso wenig das Leben verstehen wie vorher, es aber einfach leben. Also, mit anderen Worten, ganz wir sind. Eine Komödie, die von Menschen handelt. Oh mein Gott! Lillian, du wirst heiraten. Ich werde heiraten. Platz 1. Brautalarm von Paul Feig. 2011. Erstaunlich ist übrigens beim Hochzeitsfilm, wie derbe er häufig die glamouröse Oberfläche der Hollywood-Luxus-Eheschließung, denn das sind sie in der Mehrzahl im Film immer, durchlöchert. Seit du heiraten willst, läuft alles nur noch scheiße. Brautalarm erzählt die Geschichte einer Trauzeugin, deren Leben den Bach runtergeht und erzählt dabei auch von dem unfassbaren gesellschaftlichen Konformitätsdruck, den das ordentliche Heiraten bedeutet. Die alte Lillian, die hätte die Augen verdreht und mir zugestimmt, dass das Ganze hier übertrieben, lächerlich und bescheuert ist. Soweit zum existenziellen Hochzeitsfilmkonflikt, der vom Happy End natürlich wieder zugetüncht wird, auch in Brautalarm. Aber wie schrecklich die Zeit vor dem Ich gelobe feierlich. Wie schrecklich sie war, das kann man nicht vergessen. Mithin, nach den meisten dieser filmischen Verheiratungen sollte man lieber gleich Termine für die erste Phase der Ehetherapie vereinbaren. Schatz, aufwachen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Du hattest recht, wir hätten doch heiraten sollen. Und den heiligen Bund der Ehe schließen.